Ja, der Platz war nicht ganz in Ordnung da. Nee, Spaß beiseite. Ich habe da ein bisschen versucht, den Schützen zu verwirren, zu verunsichern. Ist mir gelungen. Klar, sieht auch nicht schön aus, aber das Spiel war so intensiv. Ich muss ehrlich sagen, ich würde es nicht mehr machen. Aber ja, das war jetzt mein erster Elfmeter, den ich gehalten habe. Und je aller Anfang ist schwer, da muss man auch mal etwas anderes versuchen. Nee, hätte man echt nicht. Klar, haben wir ein paar Chancen liegen lassen, aber letztendlich verlierst du durch eine riesen Fehlentscheidung, die mich ganz ehrlich einfach ankotzt. Es macht einfach keinen Spaß. Klar, Schiedsrichter sind auch nur Menschen und dürfen Fehler machen, aber solche Fehler auf dem Niveau, bei aller Liebe, das ist dann nicht mehr schön. Und letztendlich kosten uns das 3 Punkte. Und ja, deswegen sollte man sich darüber mal Gedanken machen, was sie da wöchentlich da auf den Platz legen. Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Skandal, Skandal. Der kommt an. Mach ihn. Hallo und herzlich willkommen. Die Nikolaus Edition. Da wird sich Ricky wieder freuen. Von 4 zu 11er. Ist am Start. Ich bin der Chris und versuche heute ein klein wenig mit gespieltem Frohsinn diese Sendung zu pilotieren. Poncho ist auch da, das Arschloch. Pilotieren? Pilotieren, das ist der Pilotenbegriff. Ist das wirklich ein Tu-Wort? das ist ein selbst kreiertes Tu-Wort, ja. Das kann man einfach machen, wenn man so ein kreativer Kopf ist wie ich. Und so ein kreativer Kopf wie Franck Ribéry. Und so ein hübscher Kopf. Ja, so ein hübscher. Poncho, wie geht's dir denn an diesem nikolausigen Tag? Wie soll's mir denn gehen? Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll's mir gehen? Das ist natürlich wahr. Nach diesem... Ich wollte die Sendung anfangen mit irgendeinem, weiß ich nicht, Gladbach ist der geilste Club der Welt oder so. Aber weißt du, nachdem wir gestern eine Konversation über WhatsApp hatten, die du ja auf Twitter dann dargestellt hast, muss ich wieder ganz ehrlich sagen, ihr habt's mir ja wieder beide total versaut. Aber... Das bin ich ja aus den letzten Jahren gewohnt. Und was haben wir denn versaut? Ich meine, mit diesen Figuren da an der Seitenlinie, da ist man auch schwer... Da fängt's doch schon an. Ja, was denn? Da fängt's doch schon an. Jetzt wird darüber geredet, wie schlimm die Leute an der Seite sind. Ja. Morgen heißt es dann wieder, der Platz im Borussia-Park ist schlecht. Und übermorgen heißt es wieder, dann heißt es nachher noch, wir hätten gedopt oder sonst... was. Nee, der Platz ist deine Fantasie kennt ja keine Grenzen. Sagen wir, also da muss ich mich mal einschalten, Poncho. Ja. Das mit dem gedopt, das kannst du aber nun wirklich nicht von der Hand weisen. Den Maxi Eberl wachsen ja sogar schon Brüste. Also das ist ja wirklich... vor allen Dingen das aus deinem Mund, Poncho. Und erst ist die Platzverhältnisse im Borussia-Park sind erst schlecht, wenn Marvin Hitz da gespielt hat. Ja? Das ist richtig. Was eine Sau, oder? Das ist großartig. Für mich der Top-Heel der Bundesliga. Aber, Poncho, Ricky, bevor wir hier irgendein Fachgespräch beginnen oder so, Nikolaus, 2. Advent, vielen Dank, David, vielen Dank, Markus. Wir wurden meine Fresse, jetzt reicht's, wartet mal bitte kurz. Was denn? Belli, bitte, tu mir doch einen Gefallen, ich will jetzt kurz eine Stunde lang diesen Podcast aufnehmen. Da fängt die ja an, den kompletten Hausstand auf den Kopf zu stellen. Himmel, also, jetzt reicht's aber. So, Entschuldigung Chris, Entschuldigung Markus, Entschuldigung David, dass ich genau in diesem Moment mich so verbal an meiner Frau vergehe, aber ihr könnt im Moment ja nicht weniger besonders, oder? Nein, ihr könnt ja vor allem euch gar nicht vorstellen, seit wann ich jetzt hier schon im Hintergrund rumwedel und Mundbewegungen mache, um ihr klarzumachen, dass Absaugen, Wohnungsteile zu tapezieren und Möbel zu verrücken, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, versuche ich ihr die ganze Zeit klarzumachen. Ja. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Danksagung. Es ist eine offizielle Danksagung an David und an Markus, denn wir wurden reichhaltig beschenkt. Der Ricky wurde reichhaltig beschenkt. Wollen wir sagen, was wir geschenkt bekommen haben? Ich muss es sagen. Also vielen Dank, Markus. Du hast mir den Anker PowerPod 10 von meiner Wunschliste bestellt. Und ich sag euch das wirklich und ich meine es ernst, das ist ein Geschenk gewesen. Da hatte ich fast Tränen in den Augen, weil ich wollte dieses Ding unbedingt haben. Also das war wirklich ganz, ganz oben auf meiner Wunschliste sozusagen. Aber das ist so ein Gadget. So, Ricky, jetzt muss ich mal kurz intervenieren. Danke, dass ich meine Danksagung ausführen jetzt konnte. Jetzt geht's nämlich bei mir los. Was kann ich denn für dich tun, Lilly? Naja gut, im Prinzip unterbrechen wir kurz, sage, dass Ricky und Pocho kurz vorbeikommen, dann suchen wir die schnell. Okay. So, Ricky, weiter geht's. Schön, Mensch. Das hätte man natürlich jetzt auch nicht im Verborgenen machen können. Auf keinen Fall. Nee, du, also Markus, jetzt halt die Fresse, Mann. Wenn du öffentlich deine Frau denunzierst, dann muss ich das ja wohl auch dürfen. Wenn der morgens Kaffee trinkt, kannst du mit dem nicht mehr podcasten. Kaffee? Kalten natürlich. Er hat einfach eine Kindercola getrunken. Das reicht ja dann schon. Eine Rivercola aus dem Aldi. Also, Markus, so. Dieser Anker PowerPod 10, das ist ein Gadget. Über das habe ich mich unfassbar gefreut. Ich hätte mir das wahrscheinlich nicht bestellt, weil so ist es halt immer mit diesen Gadgets, ja. Die kosten eine Kleinigkeit und man denkt sich, ach nee, dafür kann ich mir eher so eine Nathan Drake Collection im PSN kaufen und so. Und man macht's halt nie. Und wenn man es dann endlich hat, ist das wirklich ein toller Moment. Und so war es gestern, als ich das Geschenk aufgemacht habe und da war es. Das Anker PowerPod 10 Power Hub USB. Alle 10 USB-Kanäle sind Geld von denen oder so. Sofort eingesteckt gewesen. Mein iPhone ladet so schnell wie noch nie. Wunderbar. Dann noch ein. Mein iPhone ladet so schnell wie nie. Ja. Das ist der schönste Satz in meinem Leben, den ich jemals gehört habe. Ja. Dann habe ich von Vespam, der mich eine Zeit lang in meinem Leben wirklich regelmäßig begleitet hat, die Biografie geschenkt bekommen. Die Macht der Nacht. Ich habe gestern Abend im Sessel angefangen zu lesen und habe einfach mal so 100 Seiten weggewälzt. Unglaublich. Mit Schluppen und Pfeife. Das Ding hat mich sofort gefesselt und ich habe mich so auf dieses Buch gefreut. Ich hätte es mir definitiv für die Weihnachtsfeiertage gekauft. Das stand ganz oben auf meiner Wunschliste. Aber auch da vielen Dank an das Geschenk. Und als letztes bekomme ich den die Clubbibel schlechthin, das Buch von Laurent Garnier, Elektroschall. Unfassbar, auch dieses Buch ist wirklich, das ist ein Muss für alle, die früher in Clubs abgehangen sind und sich gefragt haben, Alter, wie kommt das hier eigentlich alles zustande? Da erfahrt ihr es warum und das sind wirklich Bücher, die man als Clubgänger, vor allen Dingen, wenn man heute diese David Guetta-Scheiße sich reinzieht, mal durchlesen kann. Denn solche Affen wie David Guetta, die haben wir früher verprügelt in der Schlange, die vorm M1 stand. So, vielen Dank. Ist ja David Guetta immer noch ein Hybrid aus Otto Walkes und David Garrett. Das kommt sogar hin, ja. Ja. Man muss aber zu deinen Geschenken nochmal hinzufügen, dass Ricky und ich gestern ein längeres Telefonat geführt haben und ich dann nach Hause gekommen bin und der Briefkasten war wieder mit einem Geschenk von einem Hörer versehen. Und da hat Ricky sich schon gedacht, ah, verdammt, was ist denn da los, sage mal. Ich war ein bisschen verblüfft. Er war ein bisschen verblüfft. Und dann, ich muss mal dazu sagen, diesen Wunschzettel und so, ja, selbst wenn wir da nicht ein Geschenk bekommen hätten, ja, hätte ich damit überhaupt kein Problem. Ich habe mir nur so gedacht, also das gibt's ja gar nicht. Der Chris, der kriegt die ganze Zeit Liebe und ich und ich nicht. Und dann dachte ich mir aber, gut, so ist es dann halt. Damit musst du halt leben. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, der Markus, der hatte ja schon gesagt, dass er uns beiden was zukommen lässt. Und dann war ich mir ziemlich sicher, dass wenn du nach Hause kommst, wenn du Feierabend machst, da auch was im Briefkasten ist. Dann aber ist mir angefallen, passt denn so ein Kratzbaum in den Briefkasten? Weil wir haben schon darüber spekuliert, weil du auch auf deiner Wishlist ein paar Gadgets hast, dass da vielleicht was drin ist. Unter anderem ein Springbrunnen, ne? Ja, genau, ein Katzenbrunnen. Gott sei Dank. Markus, vielen Dank, hast du dich für die richtigen Geschenke entschieden. Ich habe meine Geschenke ja auch extra eingestuft in muss ich haben, muss ich nicht unbedingt haben. Das hilft natürlich dann dem Konsumenten unseres Podcasts, das passende Geschenk für uns auszuwählen. Und jetzt kommt's, nachdem wir 10 Minuten über Geschenke gesprochen haben. Über meine sprechen? Ach so, natürlich. Ja, ich habe vom David das tolle Buch bekommen, Weizenwampe, von William Davis, warum Weizen dick und krank macht. Wir alle sollten weniger Weizen essen, auf jeden Fall. Und ich habe vom Markus, ich war ein bisschen verblüfft, als ich die Verpackung aufgemacht habe, habe ich tatsächlich ein PlayStation 4-Spiel gekriegt. WWE 2K16 hätte ich mir so wahrscheinlich erstmal nicht geholt. Ich habe nichts Negatives über das Spiel gehört, bin aber so ein bisschen abgedriftet von der WWE momentan, Hab das Spiel aber gestern 2,5 Stunden nonstop gespielt und ich bin da wieder drin in der Schose. Es hat mir so einen Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen Dank an Markus. Und endlich, Pocho, du hast auch nur geschlissen, ne? Ja, ich habe mich dann breitschlagen lassen dazu. Entschuldigung, dass wir dich dazu genötigt haben. Ja. So will ich es ja auch nicht darstellen. Also ich bin in der Hinsicht manchmal ein bisschen blöd, was die Gesellschaft angeht. Das ist richtig. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich beschenken lasse, dass ich irgendwie anderen Menschen was schuldig bin. Aha. Ja, das stimmt ja auch. Das stimmt auch, aber ich meine, die Schuld haben wir ja in den letzten Jahren auch abgetan. Und geringerer Überlegung habe ich mir dann auch gedacht, mal so ein buntes Zettel zu machen. Ist ja auch nicht verkehrt. Kann man ja auch für sich selber als Organisationshilfe machen. Genau. Und darum gibt es jetzt auch einen Potsche-Wunschzettel. Ich weiß aber nicht, ob ich dazu dreist bei manchen Stellen war und so. Ich habe einfach mal alles so draufgehauen, was ich in 2 Minuten gefunden habe. Genau, und ihr könnt Potschos Wunschzettel über nonpg.de ansurfen. Da gibt's rechts das Nonpg-Weihnachtsschaf und unter diesem Weihnachtsschaf findet ihr die 3 Wunschzettel und ihr findet auch die Wunschzettel in eurem Podcatcher in der Beschreibung. Jedenfalls sollte das funktionieren. Und ich glaube, ihr zwei, jetzt ist genug mit gewünschten Sachen und Danksagungen. Jetzt muss es wirklich hier mal ums Thema Fußball gehen. Und jetzt muss es wirklich ums Thema Fußball. Ich breche hier gleich mal ein Thema vorneweg auf, weil ich bin mir sicher, dass dieses Thema hinten runtergefallen wäre. Andreas Rettig. Was? Mit seiner Idee, dass Werksvereine nicht mehr an den TV-Einnahmen beteiligt werden sollen. Das war ja das Thema diese Woche oder letzte Woche auch schon. Ja. Und zuerst dachte ich mir so, dass das Thema eigentlich gar kein großes Thema ist, nur dummes Gelaber ist von Andreas Rettig. Mhm. Er hat ja mittlerweile auch diesen Antrag irgendwie wieder zurückgezogen. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mal eure Meinung zu diesem Thema hören. Ob ihr der Meinung seid, dass das eine Forderung ist, die man zurechtstellen kann, dass die Werksvereine da nicht berücksichtigt werden sollten, oder ob das einfach nur wirklich so eine Trollerei ist, wie es Rudi Völler gesagt hat, Schweinchen schlau. Das ist eine Trollerei. Auch die Werksvereine gehören ja zu dieser Bundesliga-Solidargemeinschaft. Also das, da kann ich gar nicht großartig was zu sagen, weil das Thema für mich so dermaßen Bullshit ist. Das ist totaler Quatsch. Warum denn nicht? Du kannst auf der einen Seite nicht davon sprechen, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt durch TV-Gelder oder ähnliches und kannst auf der anderen Seite eine Zweiklassengesellschaft fordern. Mhm. Auch wenn das dann die Leute ausschließt, die vorher mehr Geld bekommen haben. Das ist typisches Denken eigentlich meiner Meinung nach, was nicht nur deutsch ist, sondern auch irgendwie sehr, sehr typisch für Leute, die meinen, durch ihren eigenen Vorteil, den sie sich holen und den Rettich dadurch ja auch holen will, dass dadurch alles seine Richtigkeit und seine Seriosität bekommt. Denn wenn wir jetzt sagen würden, und ihr wisst ganz genau, dass ich auch nicht für diese gesponserten Vereine bin, aber wenn wir jetzt sagen würden, der eine Verein in der Bundesliga bekommt Geld und der andere nicht, weil er von der anderen Seite Geld bekommt, dann machen wir ein Fass auf, was überhaupt keinen Boden hat. Richtig. Und das geht nicht. Ich frage mich. Und das ist so eine Witzfigur, der Kerl. Also sagen wir doch mal, wie es ist. Das weiß ich gar nicht, ob der so eine Witzfigur ist. Ich habe eigentlich immer gedacht, auch wenn der einen leichten Sprachfehler hat, dass der was in der Birne hat. Es geht mir doch nicht um den Sprachfehler. Es geht mir darum, dass es eine Fußballnutte ist. Guck mal, bei wie vielen Vereinen der jetzt schon gearbeitet hat. War der nicht zuletzt beim DFB? Ja, ist mir doch egal, wo der überall schon war. Aber es ist wirklich so, dass der jetzt natürlich bei einem coolen Verein ist. Ist ja nicht so, dass St. Pauli ein uncooler Verein ist, im Gegenteil. Das ist ja der Merchandise-getriebene Club überhaupt. Aber du kannst ja nicht auf der einen Seite davon ausgehen zu sagen, wie ich eben anfangs schon gesagt habe, wir machen das, um mehr Gleichheit zu machen, aber machen die Gleichheit damit, dass wir eine Ungleichheit schaffen. Mhm. Das funktioniert nicht. Kurz was zu Andreas Rettig, damit man das so ein bisschen einschätzen kann, was das für ein Typ ist. Also seine Karriere begann er bei Bayer 04 Leverkusen, ist dann als Manager zum SC Freiburg gegangen in der erfolgreichen Zeit von 98 bis 2002. Dann ging es nach Breisgau-Brasilianer-Ära war das, ne? Müsste da um den Dreh rum gewesen sein. Könnte auch sein, dass er 2-3 Jahre zu spät kam. Das kann ich jetzt nicht mehr ganz genau einschätzen. Dann ging er zum 1. FC Köln. Von da aus ging es weiter nach Augsburg. Und jetzt wird's interessant. Dann war er der Nachfolger von Holger Hieronymus beim DFL als Geschäftsführer. Also, oder bei der DFL, so ist es ja richtig. Also sprich, das ist schon jemand, der da reingeschnuppert hat in das Metier, über das er jetzt redet, weil es geht ja, also die DFL ist ja dafür zuständig, die Gelder zu erarbeiten oder beziehungsweise zu verhandeln, so muss man es ja sagen. Und ja, seit 1. September ist er dann beim FC St. Pauli und ich wollte nur noch eins reinwerfen. Sollte es nicht dennoch irgendwie so eine Art Solidarausgleich geben, dass kleine Vereine, für die es echt schwer ist, noch große Transfereinnahmen zu generieren, weil halt eben die Scouting-Abteilungen der verschiedenen Vereine so gut mittlerweile sind, dass eigentlich so ein kleiner Verein wie St. Pauli es schwer hat, mal wieder so, weißt du, so eine richtig große Nummer rauszuhauen. Ich meine, klar, in Augsburg hat man gesehen, dass es noch geht, ja, die haben ja jetzt ja so einen riesen Coup im Sommer gelandet mit dem, wie hieß der nochmal, der dann zu Chelsea gegangen ist? Baba, genau. Aber ich glaube dennoch, dass im Großen und Ganzen es extrem schwer ist, für kleine Vereine finanziell gesehen noch überhaupt ansatzweise Schritt zu halten. Und das schlägt sich ja dann auch wiederum in Spielergehältern nieder. Ja, absolut. Aber hat nicht Mainz jetzt vor der Saison irgendwie einen ganz dicken Deal gemacht? Ich weiß jetzt nicht, mit was für einer Firma, aber so einen ganz, ganz fetten Deal, den Mainzern richtig viel Geld über die nächsten 4-5 Jahre einspielt. Und anscheinend geht es ja doch irgendwie, wenn man ein bisschen geschickt ist. Du kommst ja an vielen Stellen überhaupt nicht daran vorbei zu sagen, dass es irgendwo fette Deals mit irgendwelchen Firmen gibt. Ich glaube, das gibt es mittlerweile bei jedem Verein, nicht nur bei Augsburg oder sonst irgendwas. Alleine das Hauptsponsoring oder das Trikotsponsoring, da wissen wir ja auch nicht, was da jeder Verein, klar, beim Trikotsponsoring wissen wir es, aber was jeder Verein so bekommt. Wir müssen auch damit aufhören, über sowas zu diskutieren, meiner Meinung nach. Ja. Weil ich habe mich auch lange Zeit dagegen gewehrt, aber es ist halt der Lauf der Zeit und den kann man nicht aufhalten. Man kann auch nicht aufhalten, dass Investoren dazukommen, denn Investoren kommen überall dahin, wo Erfolg und wo ein gutes Produkt geboten wird. Na, Mainz geht ja einen kleinen anderen Weg. Die haben sich ja eine Sportmarketingfirma verkauft und kriegen über 10 Jahre insgesamt 260 Millionen ausbezahlt. Was natürlich schon ordentlich ist. Also das sind 26 Millionen im Jahr. Kann man schon mal machen. Ne? Da kann man schon mal als Mainz 05 komplett seine Transfers mittragen. Ich habe gerade nachgeguckt. Infront Sports and Media heißt die. Wer kennt die nicht? Sportmarketing. Wo haben die denn ihren Sitz? Ja, das kann ich jetzt so schnell noch nicht herausfinden. Ja, aber ich schaue mal nach. Mir sehr leid. Ja, aber das Thema, ich verstehe schon, mich hat auch einfach nur eure Meinung dazu interessiert. Deswegen wollte ich das unbedingt noch mit reinholen hier in der Sendung. Ich gucke gerade nach. Ja, war für mich jetzt auch nicht so dick, das Thema irgendwie. Habe ich so direkt abgesiegelt als so Quatschgelaber, so Papalapap, ne, scheiß drauf. Müssen wir dann auch das Geschenk von Rudi Völler an Rettich erwähnen? Habt ihr das mitbekommen? Das Buch von Schweinchen Schlau, ja. Das Schweinchen Schlau Buch, ja, fand ich auch sehr gut. Ja, echt? Weil besonders weiß ich nicht, warum man einen Menschen, der ja so auch schon unfassbar hässlich ist, dann auch noch ein Schweinchen Schlau schenkt. Der Völler, der haut sowieso immer so ein paar Dinger raus. Ja, der Völler geht mir aber im Moment sehr, sehr auf den Zeiger, schon muss länger, ich sagen. Ja, weil Völler schafft es in letzter Zeit, wie kaum ein anderer, Überheblichkeit zu verkörpern für mich. Also ja, mal kurz. In dieser Situation, könnt ihr euch noch an diese Geschichte erinnern, als Jessica Kastrop mit Erik und Rudi Völler da im Studio saßen und dann angetatscht hat, ne? Genau, so nach dem Motto, ach Frau, ach Weib, halt's Maul, hast keine Ahnung, so, weißt du? Ja. Da fragt sie doch nur ganz latent, ob es, was meiner Meinung nach völlig legitim ist. Nur du hast dann natürlich Rudi Völler als Gegenpart sitzen, der eigentlich relativ schnell ausrastet und immer sehr aufbrausend ist. Da sagt sie doch nur, ja, über den Roger Schmidt wird da schon drüber nachgedacht, den eventuell mal in Frage zu stellen und so. Und dann fasst die Hand dann von ihr. Halt die Fresse. Diese Reaktion von ihm, die kommen ja ständig. Und man weiß doch gar nicht, auf welchem Fuß man ihn erwischt. Dann ist er auf einmal völlig demütig, dann rastet er wieder komplett aus bei der kleinsten Scheiße. Ganz komischer Typ, ich finde. Aber Nein, stopp. Für Leverkusen. Stopp. Hä? In Front, Sports in Media, da habe ich gerade was Großes aufgedeckt. Die kommen aus Zug in der Schweiz. Ja. Und jetzt pass auf, Tochtergesellschaften, FIFA-Films. Also, das kann ja kein Zufall sein. Nee. Außerdem haben sie Sitze in diesen, also in wirklich in den Vorzeigeländern schlechthin, in Katar, in China, in Finnland. Auf den Kreml-Inseln haben sie auch noch. Finnland, Singapur, Italien, Türkei, ja. Schweiz, Niederlande Und dann ist noch Deutschland und Frankreich mit dabei. Also das ist eine Firma, die also auf den ersten Blick eine gewisse Nähe zur FIFA zu haben scheint und in dem Moment auch schon für mich ein bisschen suspekt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen? Ja. Die Chinesen, was war das für eine Investorengruppe? Hat sich ja mit 13% bei Man City eingekauft und 377 Millionen Euro da investiert, ne? Waren das auch 13%. In Front Sports Media? Nee, das weiß ich nicht. War doch sogar der chinesische Präsident, Diktator in Anführungszeichen, war ja auch in Manchester und ist da ein bisschen im Stadion rumgelaufen und so. Muss wohl schon eine relativ offizielle Nummer gewesen sein. Aber nochmal zu Bayern 04 Leverkusen. Man traut sich ja immer nicht so richtig, da eine Krise auszurufen. Ich meine, sie sind jetzt Achter und ich finde jetzt, spätestens jetzt, ist es definitiv eine handfeste Krise. Und dann denke ich mir immer, jetzt kokettiert ja auch so ein bisschen Nicolas Kießling, dass er den Verein eventuell wechseln wollen würde. Schon spielt ja auch nicht mehr. Der spielt ja auch nicht mehr. Nee, und da gibt's auch immer die Aussage, er ist kein Spieler von der Bank. Und ich glaube, das ist goldrichtig. Du kannst einen Kießling nicht einfach irgendwie in der 70. oder 65. reinbringen. Da ist er einfach nicht der Spielertypus für. Ja, aber andersrum musst du ja auch sagen, dass der Trainer nun mal halt entscheidet. Das zum einen. Und dass Kießling nicht die Leistung gezeigt hat, um jetzt wirklich einen Stammplatz einfordern zu können. Ich habe ihn in Hannover am Stadion gesehen und da fand ich ihn gut. Ja, wir müssten dafür raustun. Wen willst du dafür vorne raus? Ja, genau, das ist es nämlich. Du hast ja halt Chicharito da vorne drin, der in dieser Krise, in der sich Bayern 04 Leverkusen momentan befindet, aber dennoch trifft. Er hat 7 Tore, glaube ich, nur geschossen, aber immer noch die meisten. Ja, was heißt nur? Moment, du musst einfach mal so sehen, bei Chicharito als Thema einfach. Du redest von solchen Spielern eigentlich immer davon, dass sie eine unglaubliche Eingewöhnungszeit brauchen. Du redest bei solchen Spielern immer davon, dass die sich erstmal an die Umgebung anpassen müssen. Der schafft's aber ganz gut, meiner Meinung nach. Der spielt nicht jedes Spiel richtig gut. Ja. Also nur mal zum. Auch wenn ihr sein Nickname in Deutsch natürlich sehr auf den Sack geht und ich ihn deswegen nicht erwähne, Chris. Nur mal zum Vergleich, die harten Fakten. Chicharito 872 Spielminuten, Kießling 794. Also das ist jetzt nicht so weit auseinander. Wir reden hier von anderthalb Spielen. Und die Fakten sagen, Chicharito 7 Tore, Kießling 1 Tor. Chicharito 2 Torschussvorlagen, Kießling keine. Torschüsse 34-18. Also die spielen fast gleich viel, bis auf 1,5 Spiele vielleicht nicht. Und Kießling trifft halt einfach nicht. Also das ist eigentlich überhaupt kein Diskussionsgrund, aus meiner Sicht hier irgendwie Kießling da reinzubringen. Und ich bin auch der Meinung, dass ein Spieler das akzeptieren muss und dann halt versuchen muss, von der Bank seine Qualität zu zeigen, weil wir reden ja jetzt nicht von einem Spielmacher, der sich irgendwie erstmal eingewöhnen muss und an die Gegenspieler gewöhnen muss. Mhm. Aus meiner Sicht ist, wenn du eingewechselt wirst, die Position des Stürmers noch die einfachste, die du dann einzunehmen hast, also wenn du eingewechselt wurdest. Wenn du als Stürmer eingewechselt wirst, musst du ja halt nur Tore machen. Ja, das ist ganz einfach. Aber wenn du nicht triffst, wenn du nichts triffst, hat das nicht unmittelbar negative Auswirkungen. Wenn du jetzt zum Beispiel als Innenverteidiger eingewechselt wirst, kann sein, du machst einen Fehler und kriegst direkt ein Gegentor. Das ist ja, und zumal du als Stürmer ja auch neben des Toreschießens positiv auffallen kannst, indem du mit nach hinten arbeitest. Das und indem du Bälle ablegst. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen. Und das hat Kießling nicht geschafft. Von daher, Herr Kießling, soll er die Fresse halten. Sie haben hier gerade Ihr Berufsbild komplett neu definiert. Hören Sie sich einfach nochmal diese letzten 20 Sekunden an. Da wissen sie, wie sie wieder einen Stammplatz kriegen. Aber Rudi Völler hat ja auch schon relativ klar gemacht, dass man gesprächsbereit ist für einen Wintertransfer, wenn da was Interessantes kommt. Da kommt mir doch direkt Gladbach in den Sinn. Was? Kießling nach Gladbach? Wofür? Brauchen wir nicht. Da kannst du ja wieder tauschen mit dem anderen Vogel, den ihr... Den Drimmitsch, ja, genau. Da kann er wieder zurück. Der wechselt jetzt im Halbjahrestakt hin und her. Ja. Nee, Kießling kannst du nicht verpflichten als Gladbach. Den kannst du Gladbach erstens wahrscheinlich nicht bezahlen, den Kießling. Meinst du? Nein, mit dem, was er jetzt in Leverkusen verdient hat, da wird er Rückschritte machen müssen. Ja, das und, muss er aber so oder so. Ja gut, aber den kannst du auch jetzt, wenn es jetzt bis zur Winterpause wirklich, also gehen wir mal davon aus, dass Gladbach bis zur Winterpause nicht mehr verliert. Der Typ, der ist so geil. Mann, Mann. Und da weiß ich ganz genau, unterschwellig ist da auch die Champions League mit einbegriffen. Nee, da ist der Titel, ist da schon mittlerweile wieder angestrebt. Ja gut, was heißt die Champions League? Die wird ja nicht mehr weitergehen, das ist ja klar. Naja, aber dennoch wird man ja gegen Man City gewinnen jetzt an der kommenden Woche. Auch das ist klar, ja. Aber nein, aber gehen wir einfach mal davon aus, dass du so einen Spieler dann einfach in der Winterpause nach Gladbach holen würdest, der würde das Mannschaftsgefüge ja völlig zerreißen. Da wird sich ja jeder verarscht vorkommen, wenn du so eine gute Zeit dann spielst. und dann auf einmal dann so einen Spieler dahin holst. Wobei auf der anderen Seite natürlich so ein Stoßstürmer irgendwo fehlt, aber der passt auch irgendwo nicht ins System nach Gladbach. Ich sehe Kießling bei so Vereinen wie Hertha, Hamburg. Oh nee. Das kann glaub, da ist der dennoch noch... Real Betis Leipzig vielleicht, ne? So Real Betis Leipzig. Wir haben gute Stürmer, wir brauchen nicht so einen Pfeifenkopf. Ja. Also den verpflichten wir in Leipzig nur Spieler unter 25 für Kohle. Mhm. Guck mal an. Ja. Wie alt war denn der Rani Khedira? Ja, unter 25. Der war 22 oder 23. Ach, guck an. Nee, aber ich sehe schon, Berlin hat ja so ein bisschen Geld. Gilt jetzt, das auch oder? Für die Trainerposition? Nee, das kommt drauf an, was der Rangnick gut findet. Das wird verpflichtet beim Trainer. Nee, aber ich sehe da schon so eine gewisse Möglichkeit, dass mein gut, Hertha hat jetzt vielleicht nicht unbedingt Bedarf auf der Position. Also die wären blöd, sich jetzt noch einen dritten Stürmer zu holen, der Ansprüche stellt auf die Stammposition. Das bringt nur Unruhe in die Mannschaft, könnte ich mir vorstellen. Aber so ein HSV könnte ich mir da immer vorstellen, dass die mal die Fresse aufmachen und sagen, hey. Ja, Ulrich geht ja eh, ne? Also ja, wird eine Position frei. Und ansonsten, wer soll den aber in der Bundesliga verpflichten? Schwierige Sätze zu Ende zu führen. Ja? Lars Hocker. Mit Lars Hocker haben sie doch im Prinzip schon genau denselben Spielertypus. Ja, vielleicht kannst du die beiden ja auch kombinieren, so was Intelligentem. Fusion wie bei Dragon Ball oder was? Ich habe Dragon Ball nie geguckt, da bin ich zu alt für. 2016 kommt es auf Pro7 Max, Dragon Ball super. Und hier nochmal, hier habt ihr es als erstes gehört. Wie ich schon auf Twitter auch geschrieben habe, ich bin aus der Generation Bravestar. Ich habe auch Marshall Bravestar geguckt, also jetzt geht's los. Ja gut, da warst du aber wahrscheinlich noch so alt, dass du es gar nicht verstanden hast, was da gesagt wurde. Im Intro nicht, nein. Siehst du. Da habe ich natürlich den Song nicht verstanden. Ich habe auch Master. In einer Zeit, in einem fernen Raum. Der war das nicht auf Englisch? Texas, ein Freiheitstraum. Ja, was? War das nicht auf Englisch, das Intro? Es gibt's auch das war bei Thundercats, ne? Das war aber auch toll, Thundercats. Das Thundercats war super gut. Die ganzen 90er Zeichentrickserien, großartig. Die Original-Transformers-Serie, brillant. Mask. Bei der ganzen Zeit, die wir auch heute über haben, da kann man mal kurz leicht abschweifen zu Zeichentrickserien der 90ern. Finde ich schon. Schön. Aber könnt ihr bitte, Pocho, du als Liga-Primus momentan. Als Mannschaft der Stunde sozusagen. Als Podcaster der Stunde und als Fan der Stunde. Wie siehst du so eine Aktion wie von Marvin Hitz? Jetzt mal ganz im Ernst. Ganz im Ernst? Moment mal, ich bin noch nicht fertig mit dem Thema Kießling. Oh. Okay, bin fertig. Wie siehst du das Thema jetzt mit dem? Das war schon eine abgewichste Nummer, oder? Boah, das war schon ein bisschen hart. Ich meine, ich habe das Interview danach mit ihm auch angesehen, wo er dann ein bisschen zurückgerudert hat und gesagt hat, er wird es wahrscheinlich nicht nochmal machen und so. Das Schlimme daran finde ich einfach, dass das auch nicht bestraft wird. Das musst du im Nachhinein eigentlich bestrafen, weil das ist so grob unsportlich. Das ist richtig hart. Das ist also, du kannst ja nicht hingehen und das wäre ja genauso, als wenn du hingehen würdest und würdest vorher ein bisschen Luft aus dem Ball lassen oder sowas. Und da soll es Footballspieler geben, die daraus einen riesigen Skandal machen. Ich habe es aber auch noch nie beobachtet, dass jemand sowas gemacht hat. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe ja auch nur mal halt 640 Jahre Kreisliga C, also das Niedrigste vom Niedrigsten gespielt. Ja, und selbst da hat es keiner gemacht. Ja, hast du das von Yogi Vogt gehört im Studio? Nee, ich habe doch gearbeitet, du blöde Sau. Ach so. Ja, das war jetzt nicht irgendwie. Der hat nämlich gesagt, dem muss man wirklich eine Geldstrafe aufbrummen. 50.000 Euro am besten an die Deutsche Sportstiftung oder irgendwie sowas. Ja, das wird ihm bestimmt unglaublich wehtun, meinem Bundesliga-Torhüter. 50.000 Euro tut ihm bestimmt richtig. Aber meinst du, da muss man vorgehen, oder? Ja, den musst du irgendwie disziplinieren. Genau wie diesen Idioten von Düsseldorf, der sich da frauenfeindlich und so weiter. Wie blöd kann man sein? Also, den darfst du doch nicht mehr spielen lassen. Der muss ja jetzt eine Frauenmannschaft trainieren. Ja, nee, pfeifen, super. Das ist auch eine super Disziplin. Dann lacht er sich zweimal kaputt. Ja. Dann kommen noch 1000 Fans zum Spiel, die sich mit ihm Selfie fotografieren lassen. Da hat er doch nichts von. Weißt du, wo er den hinstecken muss? In ein Flüchtlingsheim. Und da die Frauentoiletten sauber machen. Das sollte er machen. Ja. Ja, das stimmt. Das sollte man wirklich machen. Da hast du völlig recht. Aber grundsätzlich diese Partie Köln gegen Augsburg, war doch Köln gegen Augsburg, ne? Ja. Hatte so viele Kontroverse. Hä? Sehr strange, ja. Sehr strange. Hört sich an wie so ein Topspiel der zweiten Liga, ne? Von den Städten her, ne, kann man sagen. Aber ansonsten war das ja auch ein sehr, sehr schlechtes Bundesligaspiel, wie ich so gehört habe. Das zum einen. Hast du denn den Freistoß gesehen? Das Foul? Ja, das Foul in Anführungsstrichen mit der Schwalbe vorher, meinst du? Ich fand aber die Reaktion von Bittencourt danach noch sehr viel geiler. Das wird fast, müsste man dem Ricky mal zukommen lassen, das wäre echt noch fast so eine Ergänzung für einen Intro-Sound, ne? Mit, ja, das ist Frechheit! Da hat er dann mal einen richtigen Ausraster gekriegt, aber recht hat er natürlich. Nichtsdestotrotz war der Elfmeter für Köln natürlich auch keiner. Nein, auf gar keinen Fall, das war auch keiner. Aber dass sich dann die Parteien gegeneinander ausgespielt haben, ja, der Elfmeter war ja keiner, der Freistoß war ja dann auch keiner, von daher sind wir als Pari und so ein Quatsch, Alter. Und ich fand das von Bittencourt wirklich ganz gut, das Interview, der dann auch gesagt hat, ey, ganz im Ernst, mach keinen Bock mehr. Ich zieh das Bein sogar noch weg, ich hab echt keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Den Bittencourt sowieso, den finde ich gar nicht schlecht. Jetzt spielerisch ist der wirklich eher Durchschnitt, aber so vom Typen fand ich den bei Hannover in irgendwelchen Interviews auch mal ganz gut. Das ist ein guter, der gefällt mir. Bist du noch da? Seid ihr noch da überhaupt? Ja. Und der Ricky? Ich bin da. Gut. So, also für mich ein absolutes... Ricky, hast du jetzt diese Szene mal gesehen mit Hitz, wo er da das Loch gebuddelt hat? Nein. Ach so, ich habe es dir aber schon mal erklärt, ne, was da vorgefallen ist. Genau, das habe ich gesehen. Genau. Pocho, jetzt müssen wir leider... noch ein ganz ernsthaftes Thema ansprechen, bei dem du auch involviert warst, beziehungsweise deine Mannschaft. Und zwar geht es um Borussia Mönchengladbach, die den, jetzt kurz vor der Krise stehenden FC Bayern München aus der Bude geschossen haben. Hast du das ganze Spiel gesehen oder nein, natürlich du nicht. Du hast nur die Zusammenfassung gesehen. Dann, ja. Pocho, rein sportlich und auch der Verein als solches, ich mag die Gladbacher wirklich. Nur diesen, wie Ricky schon sagte, diesen Gollum-artigen Trainer mag ich nicht. Super, ich habe so gelacht gestern bei unserer Konversation, wirklich. Also auch Skinny Jeans Schwuchtel war für mich der Hashtag. Skinny Jeans Schwuchtel, ja. Aber er ist ein unfassbar intelligenter und schöner Mann, deswegen kann der auch gerne Skinny Jeans tragen. Aber kein Mensch darf Skinny Jeans tragen. Was viel cooler wäre, ist, wenn Maxi Eber Skinny Jeans tragen würde, wie geil das aussehen würde. Siehst du, da fängt er jetzt schon wieder an. Da fängt jetzt schon wieder an, mit übergewichtigen Menschen hier irgendwie zu deformieren. Ich mag deinen Verein wirklich, nur die eine oder andere Schaltpersonalie, die mag ich nicht mehr ganz so wie früher. Die ersten 45 Minuten, jetzt kann natürlich jeder wieder... Also pass mal auf, bevor du jetzt anfängst. Ja. Ich habe die Zusammenfassung gesehen und selbst in der Zusammenfassung ist es mir klar, dass Bayern hätte schon 2 bis 3-0 führen müssen. Okay. Das musst du gar nicht anbringen. Das weiß jeder, der das Spiel geguckt hat und so weiter. Das kann ja sein. Haben sie aber nicht getan. Richtig. Dieses Argument bringe ich ja auch immer. Ja, da hätten sie diese jene Mannschaft zwei Tore schießen können gegen Bayern. Ja, haben sie aber nicht. Dafür haben sie 6 gekriegt. So. Ja, das wollte ich nur nochmal anmerken, dass die Bayern in der ersten Halbzeit wirklich gut gespielt haben. Das ordentlich. Coman war wieder sehr, sehr stark. War alles okay. Nur das Tor hat gefehlt. Was in der Regel das eigentlich nicht fehlt, da machen wir ja schon mal das ein oder andere Törchen. Aber gut, es hätte nicht sollen sein. Ihr habt das abgewichst gemacht, der, wie heißt er, der das 1-0 gemacht hat? Oskar Wendt. Überragendes Tor. Toll vorbereitet. Ja, für mich fast schon eine Masturbationsvorlage, ehrlich. Also, tolles Jahr für dich schon, ne? Nee, war aber wirklich gut. War wirklich ein tolles Tor. Gut, ja. Wenn du so eine Abwehrreihe vom potenziellen Champions League und Sieger und Meister auseinandernehmen kannst, dann machst du das schon nicht verkehrt. Überhaupt diese Viertelstunde, die Gladbach da gezeigt hat, war wahrscheinlich mit das Beste, was sie diese Saison gezeigt haben. Nichtsdestotrotz darfst du auch nicht von der Hand weisen, dass Bayern in den letzten, sagen wir mal, 3, 4, 5 Jahren, wenn sie verlieren, verlieren sie gegen Gladbach. Gegen Gladbach und Dortmund, ja. Die beiden Borussias, die sind immer so ein bisschen schwierig für uns zu spielen. Aber jetzt muss ich noch mal ein bisschen rumjammern. Natürlich, jetzt kannst du dir eigentlich, oder auch Ricky sich und auch jeder Zuhörer den Kommentar sparen. Franck Ribéry wurde ja mit in Kader berufen und hat er dann auch gespielt. Da fragt man sich natürlich nach 2 Trainingseinheiten, das ist aber jetzt komisch so, ne? Aber es soll wohl wirklich der Fall gewesen sein, dass Guardiola Probleme hatte, eine ganze Truppe da zusammenzukriegen, weil halt relativ viele Spieler verletzt sind. Das habe ich mir gedacht, dass sowas kommt. 99 Partien oder 98 Partien ist der FC Bayern München nie mit derselben Mannschaft aufgetreten. Aber im 99. Spiel gab es dieselbe Mannschaft wie im Vorspiel. Das bedeutet ja, dass man wirklich, jetzt hätte ich fast gesagt, auf dem Zahnfleisch geht. Aber in einer abgemilderten Variante würde ich das schon so sagen. Ja. Von daher. Holt doch 10. Holt doch noch 10 Spieler und macht noch 10 Mannschaften kaputt. Dann passiert das bestimmt nicht mehr. Ja, den Chaka holen wir uns. Nee, dann holt euch den Chaka. Dann kriegen wir aber auch 45 Millionen dafür, bitte. Den Chaka holen wir uns, wenn der Alonso geht. Ist das schön. Der Potsche wird so kotzen. Und ich glaube, den holen wir uns wirklich. Ja, ich glaube das auch. Potsche, der tut mir voll leid. Der arme Potsche. Erstens. Tut dir das nicht leid? Nein. Dir tut nämlich gar nichts leid. Richtig. Zweitens, holt ihn euch. Reisende soll man nicht aufhalten. Wir holen auch wieder einen, der genauso gut ist mit 12 Mark. Und ihr gebt uns 45 Millionen für den Trucker. Ist mir egal. Holt euch den. Machen wir auch. Ja, man muss sagen, wie Philipp Lahm dann auch gesagt hat, wer irgendwie in 5 Minuten 3 Tore kriegt, da war die Mannschaft nach dem ersten Gegentor, da merkte man wirklich, dass die Mannschaft fahrig ist und sich angeguckt hat und gedacht hat, hä, das ist auch Quatsch, jetzt haben wir hier ein Tor reingekriegt. Da wusste man, da hat man richtig gemerkt, dass die Mannschaft nicht so richtig damit umgehen konnte. Und das, was man jetzt so auch im Internet liest, auf den ganzen Bazi-Blogs und so, dass man auf den Lerneffekt hofft, so dass diese Niederlage wohl wirklich mal sein musste, denn wenn in der Champions League du mal hinten liegst gegen eine noch bessere Mannschaft, ich weiß, Pocho, es ist fast unmöglich, dass es noch eine bessere Mannschaft gibt, aber dass es dann umso schwerer wird. Und von daher hoffen wir natürlich auf den sogenannten Lerneffekt. Ricky. Ja. Ricky, wie hast du denn diese Partie verfolgt? Ja, ich habe ja die Konferenz geguckt und von daher habe ich sie nicht komplett verfolgt, sondern immer nur, wenn was passiert ist. Und ja, so gefühlt habe ich mich natürlich gefreut, dass es endlich jemandem gelungen ist, die Bayern zu schlagen. Aber ja, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass das jetzt der Weckruf für die Verfolger war oder so, das glaube ich halt nicht. Es ist schön für Gladbach, dass sie die Bayern geschlagen haben, vor allem auch, wie sie es geschafft haben, fand ich halt toll. Also mit so einem richtigen Kraftakt. Ich glaube, dass das vor allem wichtig war für André Schubert, dass er das vielleicht dann später mal, wenn es mal nicht so gut läuft, als Motivation wieder einsetzen kann. Also dass er die Mannschaft wieder gallig machen kann, wie sie da Spiele drehen kann gegen gute Mannschaften. Aber insgesamt, ja, mich hat es dann im Nachhinein eigentlich gar nicht so interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich natürlich eher nach unten schaue, so gefühlt. Aber ich fand es toll für die Liga, dass es eine Mannschaft gibt, die mit den Bayern mehr als Schritt halten kann. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass die nächsten Partien ähnlich für Bayern München ausgehen. Nicht, weil ich es Bayern nicht gönne, sondern weil ich mir einfach so eine gewisse Spannung wünsche in der Bundesliga. Und die wünscht... Nee, ich war natürlich fertig. Erzähl mal, Entschuldigung, ich bin so aufgebracht. Ja, dann Feuer frei. Das wünscht sich natürlich nicht nur der geneigte Bundesliga-Zuschauer, der irgendwie ein bisschen Spannung in der Liga haben möchte, sondern auch der Bayern-Fan. Denn wenn du am Tagesgeschäft gefordert wirst, bin ich auch der Meinung, hüpft das Pferd auch in der Champions League höher. Ich möchte auch, dass es ein bisschen spannender wird, wirklich. Und die Dortmunder sind jetzt auf 5 dran, so super. Wolfsburg, Dortmund, habt ihr da irgendwelche emotionalen Äußerungen zu? Ja gut, das war natürlich zum Ende des Spieles schon ziemlich rabiat, auch die Szenen außerhalb des Platzes. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, Thomas Kenzer Tuchel dann auch wieder Kenzer! angefangen hat, da Co-Trainer zu beschimpfen, weil die sich wohl über den Elfmeterpfiff in der 90. Minute amüsiert haben. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, wie wir eben als Argument angebracht haben, für die Spannung der Liga ganz gut gewesen, dass Dortmund gewonnen hat. Es war halt ein Spiel zwischen zwei Mannschaften wahrscheinlich, die man auf gleicher Höhe bezeichnen kann. Und da gewinnt dann derjenige, der mehr Glück hat. Ja. Ricky, hast du da was gesehen? Nee, ich habe es mir nicht angeguckt. Auch gar nichts gesehen irgendwie? Nein. Ah, gut. Ich hab auch nur die Zusammenfassung gesehen bei Sky Sport News heute Morgen. Und ja, also dass der Tuchel da irgendwie auf die Tribüne versetzt wurde, war ein bisschen übertrieben, weil er hat sich ja wohl, der Co-Trainer vom Hacking hat sich ja darüber sehr echauffiert, dass das 1-1 so spät gefallen ist und das ist natürlich auch unsportlich. Deswegen müsste eigentlich der Co-Trainer von Wolfsburg ja ebenso auf die Tribüne. Ich fand's ein bisschen übertrieben. Ich komme mit den Interviews grundsätzlich vom Tuchel dann irgendwie auch nicht so richtig klar. Ich weiß nicht. Gar nicht. Gar ja. nicht. Gar nicht. Was ein schlimmer Mensch. Sollst du schon so weit gehen, dass das ein schlimmer Mensch ist? Ja, das ist ein schlimmer Mensch. Ich glaube auch, dass Tuchel, ich glaube, der ist die Ausgeburt der Hölle. Ach doch, soweit, ja? Ja. Ich glaube, das ist Luzifers Sohn. Ach hey. Jetzt haben wir ja heute noch zwei Spiele. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Darmstadt. Das ist natürlich ein Kracherspiel, aber da wir jetzt natürlich einen gebürtigen Stuttgarter in der Reihe haben. Oh, Ricky, das stimmt ja gar nicht. Ich weiß, das stimmt doch nicht, aber er fühlt er sich immer ganz gut, wenn er mal nicht mit dem Unrechtsstaat stigmatisiert wird. Ricky? Ich wollte noch Schalke 04 ansprechen, das Spiel gegen Hannover am Freitag, weil da hast du dich auch geäußert auf Twitter, ne, zu Sané und so. Ne? Ja, absolut. Also ich habe am Freitag erstmal so darüber nachgedacht, ob ich lieber zocken soll oder mir das Spiel angucken soll und dachte mir dann so, ja, komm, guckst du dir das Spiel an. Irgendwie mag ich Schalke sowieso und habe mich darauf gefreut. Und ich wurde auch wirklich belohnt, muss man fast schon sagen. Was dieser Sané da abgezogen hat, das war so herausragend für mich, weil diese Mannschaft insgesamt irgendwie immer wie so einen grauen Schleier über sich trägt, habe ich das Gefühl. Also ich gucke mir gerade die taktische Aufstellung an und dann liest du die Namen und hast das Gefühl, dass das echt eine Bombentruppe ist. Aber dann und wann sieht es dann eher immer so ein bisschen komisch aus, wenn man die Spielen sieht. Also die haben schon so ein paar Spiele dabei gehabt in dieser Saison, wo man sich echt nicht vorstellen kann, dass das eine Mannschaft ist, die sich anschickt, in die Champions League zu kommen. Also das ist ja so schon das Ziel, glaube ich, von Schalke 04, Platz 4. Ja, und in dem Spiel gegen Hannover hat man einerseits gesehen, was die Qualität der Schalker ist und gleichzeitig aber auch, was ihr Problem ist, nämlich die Chancenverwertung. Also eigentlich müssen die nach der ersten Halbzeit 3-0 führen, was der Sané da aufgelegt hat und selber an Chancen hatte. Das war unfassbar überhaupt, wie der Fußball spielt. Mir fällt da gar kein Superlativ mehr ein. Also das ist einfach ein Spieler und ich habe es auch ganz befreit, ne? Genau, ich habe es auch schon zum Chris gesagt. Ich hoffe, dass es irgendwie gelingt, den in der Bundesliga zu halten. Mir ist es egal, bei welchem Verein, ob das Schalke ist, Bayern München oder der VfB Stuttgart. Irgendein Verein muss diesen Spieler in der Bundesliga halten. Ich möchte den nicht auf der Insel oder in Spanien sehen. Der macht einfach so viel Spaß, der Junge. Und der macht diese ganze Mannschaft so unglaublich viel gefährlicher, wenn sie jetzt noch einen Knipser hätten. Ja, und ich sage das bewusst provokativ, weil der Huntelaar irgendwie gerade das Problem hat, dass er die Bälle nicht reinkriegt, auch wenn er ein Tor geschossen hat, muss ich sagen, dass der schon so ein paar Dinger da daneben gesemmelt hat, die er sonst mit links, würde ich wirklich sagen, reinzimmern würde. Der Meier auch wieder hervorragend gespielt, Geist sowieso, also die haben schon eine geile Mannschaft da auf dem Platz und ich verstehe immer nicht so richtig, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, wie Schalke da nur auf Platz 6 rumdümpeln kann mit diesem Team und auch mit diesem Torverhältnis 21-21. Die Abwehr ist nicht schlecht, der Sturm ist gut besetzt, aber einfach, wenn man nur mal die Fakten heranzieht, ist diese Mannschaft Mittelmaß bis Euroleague und das ist für mich unverständlich und schade, weil ich will diese Mannschaft eigentlich in der Champions League sehen, sage ich dir ganz ehrlich. Lieber als sowas wie Wolfsburg. Es ist halt einfach so mein Bauchgefühl. Das ist, bis auf die Wolfsburg-Fans möchte das wahrscheinlich jeder lieber, so einen traditionellen Club wie Schalke. Habt ihr auch die Choreografie gesehen zu Beginn, als sie da weiß nicht wie viele Jahre Schalke 04 abgefeiert haben, auch allein 12, wegen den Fans. Also das ist, ich finde dieses ganze Ding Schalke so großartig und ich mag diesen Verein wirklich sehr. Du bist halt wirklich ein Fußballromantiker, ne? Ja. Das hat schon was damit zu tun, das ist richtig. Aber ich mag auch diesen Verein schon immer. Ich fand den schon immer so interessant, dass ich, also Schalke war immer eine Mannschaft, da habe ich sofort geguckt, wie haben die gespielt, wenn ich es nicht live gesehen habe. Und Ähnliches gilt für Dortmund, Bayern sowieso. Ja, Stuttgart ist ja auch klar. Aber so, das sind so die vier Vereine, die mich immer am meisten interessieren an jedem Spieltag. Dortmund, Schalke, Bayern, Stuttgart, ja. Und Hannover, das muss man auch nochmal dazu sagen, Hannover profitiert wirklich davon, dass es definitiv noch blödere Vereine gibt aktuell und blindere Vereine, weil was Hannover da gezeigt hat, das ist auch unfassbar gewesen. Also das ist gar kein Fußball mehr, nur es ist immer noch besserer Fußball, als vier andere Mannschaften zurzeit spielen und das ist erschreckend fast schon. Ich sehe den Zorniger schon auf Hannover. Oh! Glaube ich nicht. Martin Kind und Zorniger. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn da eine PK aussehen? Oh, da hätte ich Lust drauf. Oh, das ist geil. Das wird großartig. Eins habe ich noch geil. Zu Hannover kurz. Chris, was glaubst du, wie lange könnt ihr den Zieler noch halten? Also gar nicht. Der sticht halt so heraus als klasse Spieler aus dieser Mannschaft, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass der noch länger als ein halbes Jahr das Trikot von Hannover trägt. Du hast aber in Hannover immer gute Torhüter gehabt, das ist es halt, ne? Richtig, mit Enke und so. Man hat immer wirklich Weltklasse-Keeper gehabt. Der Enke war ein Weltklasse-Keeper, oder? Ja, war der Zieler der direkte Nachfolger vom Enke? Ja. Okay. Habe ich das richtig abgespeichert, dass der seit seinem Debüt alle Spiele bestritten hat, ohne einen Ausfall für Hannover in der Bundesliga? Ja. Krass. Ja. Okay. Ja, der ist mega krass. Hier liest man halt in Hannover, dass der Bader unbedingt will, dass der Zieler verlängert. Zieler würde wohl nur verlängern, wenn es eine Ausstiegsklausel gibt, die nicht sehr hoch ist. Und es gibt sogar schon Überlegungen, dass Man United, wenn De Gea geht, Zieler sogar kommen soll. Manchester United, da hat man den Spieler ja hergeholt. Zieler, gebürtiger Kölner, ist als Jugendspieler nach Man United gegangen und von der Bank oder aus der Jugend aus Manchester ist er dann zu Hannover gewechselt und da könnte es eventuell jetzt sogar den Weg zurückgehen. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht ein bisschen zu zart ist. Ja, aber wenn Manu ruft, gehst du als Spieler hin. Das zu meinen, aber ich ja, absolut, wegen der Kohle, wegen der Reputation. Nee, scheiß auf die Kohle, Wirkung, ja. Genau, Reputation etc. Ja. Aber ich weiß nicht, ob er ein bisschen zu zart ist. Aber wobei, De Gea ist ja jetzt auch nicht so der Oli Kahn-Verschnitt im Tor. Musst du als Torwart denn immer, also es gibt ja wohl keine zartere Versuchung als Jan Sommer, von daher. Oh. Podcast-Name. Was denn? Jan Sommer, die zarte Versuchung. Ja. Ne, aber du musst ja als Torwart nicht immer der Typ sein, der vorne rausbrecht, auch wenn dieser Torwart-Typ natürlich der ist, den wir in Deutschland irgendwo sehr lieben, den wir mit Kahn jahrelang als Ilgner war ja auch so ein Irrer. Ja, Ilgner, ich sehe da auch Gladbach-Torhüter, weil die für mich halt immer auf dem Präsentierteller sind. Ich sehe da so einen Casey Keller und sowas, die da dann einfach mal, denen es scheißegal ist, dass sie Strafe bezahlen, wenn sie mit der ganzen Nordkurve Cologne die Scheiße vom Dom singen und so. Mhm. Ne? Ich glaube einfach, dass Zieler jemand ist, der einfach Angst einfach vor dem Schritt hat, zu einem anderen Verein zu gehen. Zu meinst sagen, ja, die Umgebung zu wechseln. Man weiß ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Zieler so familiär ist, ob das so ein Typ ist, der jetzt schon irgendwie 2 oder 3 Kinder hat und mit seiner Frau schon in seinem Kindergarten zusammen ist. Aber, die wollen dann auch nicht wegziehen. Ne? Aber Potscher, das widerspricht ja dem, was er 2005 da gemacht hat. Der Wechsel von Köln nach Manchester war ja für ihn eigentlich damals fast gefährlicher für seine Karriere, weil in Köln hätte er sich mit Sicherheit mehr Chancen ausrechnen können, Stamm- bzw. Profi-Torhüter zu werden und dann nach Manchester zu gehen, ist ja schon ein mutiger Schritt für so einen jungen Torwart. Absolut, gebe ich dir recht. Regie, hast du recht. Hat er recht. Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass für einen Torwart ist es ja immer noch mal anders zu wechseln. Also Torhüter sind ja eher die Spieler, die dann länger bei ihren Vereinen bleiben. Ja. Aber das ist jetzt hier nicht so eine Nummer, dass man sagen kann, ja, das ist ein guter Torhüter und fertig, sondern der ist halt herausragend und eigentlich ist der verschenkt bei so einer Mannschaft wie Hannover 96. Wenn Ron-Robert Zieler jetzt mit dem aktuellen Vertrag, also wenn er ihn nicht verlängert und neue Konditionen bekommt, inklusive Ausstiegsklausel, er hat jetzt auch eine Ausstiegsklausel, die bei 3 Millionen liegt. Ja, das ist merkwürdig, dass da noch keiner zugeschlagen hat. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Also, ja, komisch. Ricky, willst du noch kurz was zum VfB heute sagen? Ich meine, das meine ich jetzt wirklich ernst, ein Knaller, das Spiel. Ein Knaller. Extrem wichtig. Ich kann vielleicht noch sagen, in Sachen Trainerfrage, dass es auf mich so wirkt, als ob sich die Führung des VfBs wünscht, dass Gramny so eine Art André Schubert Phänomen wird. Also dass Gramny da irgendwie die Wende schafft. Ich glaube irgendwie, dass das die Wunschlösung der Schwaben ist. Irgendeiner, ich glaube Dudwars hat auch erzählt, ja, dass wir jetzt da die ganzen Co-Trainer und Torwarttrainer verpflichtet haben, das ist ein Zeichen von Vertrauen an diesen Trainer. Und da denke ich mir halt schon, okay, das ist eine klipp und klare Aussage. Wir haben hier schon mal einen Stab zusammengestellt für Jürgen Gramny. Jetzt Jürgen, hol einfach mal einen Unentschieden gegen Bremen und dann verkünden wir auch, dass du unser Mann bist. Ich glaube, dass der VfB sehr erfolglos bei der Trainersuche ist. Favre soll ja gesagt haben, na, ich lasse es lieber. Hat das genau so gesagt? Ich glaube eher, dass er gar nicht ans Telefon gegangen ist. Murat Yakin wird ab und zu mal durchs Dorf getrieben, so als Name. Luwukay hält sich hartnäckig. Dann ist Korkut weiterhin Thema beim VfB. Aber nichts ist so richtig handfest und konkret. Das Einzige, was man halt immer wieder hört, ist so eine Lobhudelei auf Jürgen Gramny. Und ich meine, wenn dieser Mann mit der zweiten Mannschaft eine gewisse oder gewisse Erfolge vorzuweisen hätte, dann würde ich ja verstehen, warum man unbedingt möchte, dass Gramny diese Mannschaft betreut. Aber Gramny hat halt auch mit der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart nichts erreicht. Also aktuell, was früher war, interessiert mich nicht, sondern aktuell steht dieser Verein auch unten drin. Und er wirkt auf mich überhaupt nicht wie so eine Autoritätsperson. Ich kann es noch nicht richtig einschätzen, wie das auf dem Trainingsplatz ist. Dazu fehlen mir einfach die Einblicke. Aber das, was ich gegen Dortmund gesehen habe, der passt überhaupt nicht da auf die Trainerbank. Das habe ich bei Schubert am Anfang auch gedacht. Aber ich weiß auch nicht. Also das ist nicht der Mann, mit dem ich mir eine Wende erhoffe. Jetzt gegen Bremen bin ich wirklich gespannt, wie er spielen lässt. Du kannst in Stuttgart fast nicht defensiv spielen lassen, weil die da durchdrehen auf den Tribünen. Die wollen in einer gewissen Hinsicht ein Spektakel erleben und hoffen, dass sie Bremen irgendwie 3-0 aus dem Stadion schießen. Also wenn er da mit der Prämisse rangeht, erstmal die Null hinten halten, wird es da zur Halbzeit ein gellendes Pfeifkonzert geben und die Mannschaft wird mit Sicherheit noch mehr verunsichert werden, wenn dann die Fans gegen die Türen und so. Das ist gefährlich, da jetzt mit so einer defensiven Strategie ranzugehen. Aber andererseits kannst du die auch nicht nach vorne stürmen lassen, weil sonst wird Bremen mit ihrem geilen Umschaltspiel und die halt mal 2-3 Kisten reinhauen. Die werden nicht nach vorne stürmen. Ich meine, der Robin Dutt, ich hätte es fast gesagt, ist ja kein Dover. Ist nämlich natürlich absolut komplett zurück. Ist natürlich ein komplett doofer Typ, aber ich glaube, er ist so intelligent, um zu sagen, ja, wir haben jetzt den Alex Zorniger entlassen, der mit seinem Hurra-Fußball ja nun überhaupt keinen Erfolg hatte. Und ich glaube, der Gramny wird alles machen als Hurra-Fußball spielen. Also ich glaube schon, dass ihr hinten drin stehen werdet. Naja, das Ding ist ja, dass man in dieser Woche immer wieder betont hat, dass man die Fans zurückgewinnen muss, diesem Augsburg-Spiel so enttäuscht waren. Weil das kriegst du doch nur mit Siegen. Kriegst du mit Spielweise, das sehe ich genauso. Die Spielweise, die funktioniert doch nicht. Ja, aber du kannst... Ja, die muss aber doch irgendwann funktionieren. In Stuttgart ist das schon immer ein Problem gewesen, wenn du auf Ergebnis gespielt hast und versucht hast, einfach mal so 0-0 zu ergaunern oder von mir aus so ein 1-0 zu halten. Selbst bei 1-0 Siegen gab es da schon wirklich Pfeifkonzerte im Stadion, weil diese Fans des VfBs haben eine gewisse Erwartungshaltung. Und wo kommt die denn her, Mensch? Die wird doch geschürt. Die wird doch ständig von den von der Vereinsführung geschürt. Das Selbstverständnis der Vereinsführung ist, glaube ich, weiterhin, dass man eine Euroleague-Truppe sei. Ich glaube immer noch nicht, dass die sich den Kader mal realistisch betrachtet haben und gesagt haben, okay, wir haben hier eine Zweitligatruppe. Das, man muss doch mal so ehrlich sein, wenn man sich die Mannschaft anguckt, bis auf wenige Ausnahmen. Ist das eine Zweitligamannschaft? Da kann ich natürlich so Spieler wie Didavi, Kostic rausnehmen, aber der Rest ist auf Zweitliganiveau. Gute Zweitligamannschaft oder schlechte Bundesligamannschaft. Der Tabellenplatz spiegelt für mich die Stärke des Kaders wider. Ich habe nicht das, was viele Trainer ja sagen, die gegen den VfB spielen, dass da eine Mannschaft kommt, die eigentlich viel weiter oben stehen muss. Das ist eine Floskel. Ich sehe das nicht, dass das eine Mannschaft ist, die weiter oben stehen muss. Da ist nicht die Qualität da, die mir das beweist, dass diese Mannschaft weiter oben spielen muss. Tüton ist ein schlechter Bundesliga-Torhüter. Ich glaube, von den Katze Zahlen. Tüton, was? Tüton, ja. Ich glaube sogar, dass er von den Zahlen der schlechteste Bundesliga-Torhüter ist. Schwab, Sunic, Baumgartel, Insua. Tut mir leid, das ist keine Bundesliga-Verteidigung. Kannst du vergessen. Und ich brauche jetzt nicht jeden Namen immer, wenn durchgehen. Du Insua sagst, ey. Und ich brauche jetzt nicht jeden Namen durchgehen. Das haben wir oft genug gemacht. Aus meiner Sicht ist jetzt wirklich das Allerwichtigste, zu versuchen, hier so eine Art Schadensbegrenzung zu machen. Und ich sage aber auch, du kannst hier nicht auf 0-0 spielen oder so ein Scheiß. Du musst halt mehr oder weniger versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und vielleicht sogar ja mit wehenden Fahnen untergehen. Also weil ich Ja. Die Fans, die schlagen dir die Scheiben vom Bus ein, wenn die da sich nicht in den Arsch aufreißen. Musst du als VfB Stuttgart vielleicht auch mal einfach untergehen? Musst du den Gang in die zweite Liga mal machen, wie es Gladbach zum Beispiel auch mehrmals getan hat in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren? Hätte nichts dagegen gehabt, wenn man letzte Saison abgestiegen wäre. Natürlich hätte es mir wehgetan, so als Fan, aber... Ja, natürlich tut das weh, ja. Der Punkt ist halt, dass es nicht sein muss. Man hat ja eigentlich schon die Mixtur so... in den letzten 5-6 Jahren gehabt, dass man da was hätte aufbauen können. Jetzt vielleicht nicht mit Hinblick auf Champions League oder so ein Scheiß, aber ich glaube nicht, dass der VfB unten drin stehen muss, aber die nicht Umstände... Nicht mit der Infrastruktur und allem, was dabei ist. Sehe ich auch so. Mhm. Aber die Umstände haben halt dazu geführt, dass man jetzt da unten drin steht und ganz ehrlich, von den drei Vereinen, die jetzt vorm VfB sind, sehe ich den VfB als schwächste Truppe. Also Hoffenheim, Bremen, Augsburg sind für mich bessere Vereine oder besser besetzte Vereine als der VfB. Da ist es aber richtig schwarz im Moment, ne? Naja, das kannst du so nicht sagen, weil das Ding ist halt, wenn es mal dann wieder rund geht, wenn du einen Lauf kriegst, dann ist das alles wieder Makulatur, was ich jetzt hier gesagt habe. Also, das musst du mir nicht sagen, ich weiß wieder. Das ist halt einfach auch viel eine Kopfsache und es hat natürlich dann auch noch was damit zu tun, dass wir wirklich gerade so eine kleine Verletzungskrise haben, die uns auch nicht unbedingt hilft. Jetzt fällt auch noch Klein ein, auch der hat einen Bandscheibenvorfall. Also auch da. Da stimmt aber vielleicht auch was im Training nicht, bei solchen Verletzungen, bei so jungen Spielern. Bandscheibenvorfall, ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt ein Indiz dafür ist, dass man nicht richtig trainieren lässt. Nee, aber entweder zu intensiv oder mit den falschen Methoden. Denn ja, aber lass ich dir von jemandem sagen, der drei Bandscheibenvorfälle hat. Naja, aber Bandscheibenvorfall, das kriegen nun wirklich viele Menschen. Natürlich hat das schon aber was. Aber wenn du das mit Anfang 20 als Profisportler kriegst, finde ich das schon arg bedenklich, weil es kommt meistens durch den falschen Bewegungsablauf. Das mag sein, aber dafür sind die Spieler aus meiner Sicht nicht lang genug beim VfB, um da schon einen Bandscheibenvorfall auszulösen. Das passiert ja nicht nach einem Jahr oder nach zwei. Das, weißt du, das ist ja. Naja, da geht auch meine Kenntnis. Das entzieht sich auch meiner Kenntnis. Ja, das ist ja normal über lange Zeit, dass du über lange Zeit dich falsch bewegst und deinen Rücken, sag ich jetzt mal, falsch belastest und so. Ja, bei Klein ist es halt so, der wird wahrscheinlich diese Hinrunde nicht mehr spielen. Vielleicht das letzte Spiel. Und Harnik und Ginczek fallen ja definitiv für die Hinrunde aus. Also da fehlen halt jetzt auch Spieler, die mir lieber wären als die Spieler, die wir jetzt leider Gottes einsetzen müssen. Also ich bin gespannt. Ich hoffe darauf, dass der VfB gewinnt. Ich tippe auch auf den VfB-Sieg, aber ja, ich bin froh, wenn Winterpause ist. Ich inzwischen auch, muss ich sagen. Nach der Krise, die wir jetzt durchleben müssen. Lass uns nochmal kurz zum Tippspiel kommen und dann machen wir hier den Deckel drauf, weil Ricky muss weg und ich bald auch. Da gab es nämlich Phänomenales, was ich da abgespielt hatte. Serafus ist natürlich Erster. Immer noch. Ja, immer noch. Mit 169 Punkten hat magere 7 Punkte nur geholt. Aber ich glaube, das sagt man in der Gamer-Branche. Was sagt man da? GZ, zu Glückwunsch. Ach so. Mhm. GG, Pocho, GG. Ja, das ist Good Game. Das ist mir schon klar. Ja. Polster 01 auf Platz 2 hat einen Platz gut gemacht, hat 11 Punkte gemacht. Lukas auf der 3, Mipa auf der 4, 5 Punkte gut gemacht. Und jetzt, Plätze. Damen und Herren, meine Damen und Herren, Marco DLX. Ja, auch schon lange dabei, ja. 16 Punkte gemacht, Tagessieger, 11 Plätze nach oben gerauscht. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch nur wirklich nicht. Jetzt gucken wir mal auf unsere Platzierung. Oh, Mensch, 2 Plätze gut gemacht. Auf der 32 bin ich. Mensch, das gibt's doch gar nicht. Auf der 37, 6 Plätze gut gemacht, ist der Pocho. Und wo ist denn der Ricky? Auf der 40, 6 Plätze verloren. Ja, wie geht denn das? Das ist ja unfassbar. Ricky auf einmal das Schlusslicht von uns dreien. Das war aber, denke ich mal, nur eine Momentaufnahme, oder Ricky? Das ist mir egal. Das Tippspiel hat mich noch nie interessiert. Ist der so geil, der Typ. Pocho, wir rennen ihm jetzt schön davon, ja? Ja. Abgemacht? Okay. Soll ich jetzt mal ernst tippen, oder? Achso, ja, jetzt mach mal ernst. Dann mache ich auch ernst. Okay. Okay. Ja, war schön mit euch beiden an diesem heiligen Nikolausmorgen. Ja, ich habe es auch sehr genossen. Es tut mir leid, dass ich etwas zu spät gekommen bin, aber ich hatte eine harte Nacht. Oh. Mm-mm. Okay, ich bedanke mich. Ja, gerne. Ja. Watch out, bis nächste Woche hoffentlich. Horrido. Ja, horrido.